Und Gérard de Nerval klagte in einem Brief an seinen Freund Théophile Gautier im August 1883. Ich habe schon Königreich nach Königreich, Provinz nach Provinz verloren, die schönere Hälfte des Universums. Und bald werde ich keinen Ort mehr kennen, an welchem ich Zuflucht für meine Träume finden kann. Für jemanden, der nie den Orient gesehen hat, ist eine Lotusblume immer noch eine Lotusblume. Für mich ist sie nur eine Art Zwiebel. Entzauberung, Entschleierung, Enttäuschung. Niemals wird die Realität den Träumen und Imaginationen auch nur einigermaßen gerecht. Die reisende Isabel Eberhard vermag den Grund ihrer Enttäuschung, im Unterschied zu Nerval, präzise zu benennen. In ihren Notizen aus Algier von 1902 resoniert sie: Im Übrigen ist die Rue d'Alger entehrt durch die Masse. Für den profanen Fremden sind die schmutzigen Burnusse über den zerlumpten europäischen Kleidern, die verschossenen Chichigas ohne Quaste und die zahlreichen Maurinnen eben die Lokalfarbe. Für den, der sich auskennt, ist es genau dies, was Algier seinen arabischen Charakter nimmt, da es den arabischen Sitten nicht entspricht. In den wirklich arabischen Städten, wie etwa Dexur im Süden, kann man das pochende, bezaubernde Geheimnis des afrikanischen Bodens wirklich spüren. Es liegt im weiten Raum, in den zerfallenen, niedrigen, kleinen Häusern, die strahlend weiß oder Ton in Ton mit dem unbestimmten Raum der Umgebung in vollem Licht und trostloser Traurigkeit erscheinen. Algier ist verdorben durch seine heruntergekommene Bevölkerung. Das kontemplative Straßenleben, das ich so liebe, ist dort unmöglich. Mehr und mehr entwickle ich einen unbändigen, blinden Hass auf die Massen, diesen leibhaftigen Feind des Traums und des Denkens. Ah, schmutzige, bösartige, dummdreiste Zivilisation. Warum hat man sie hierher gebracht und eingeimpft? Nicht die Zivilisation des guten Geschmacks, der Kunst, des Denkens, nicht die der europäischen Elite, sondern die, die in Europa selbst verhasst ist, die erschreckende Zivilisation des niederträchtigen Gewürms der Gosse. Für Isabel Eberhard gibt es weit weg, ganz unten im Süden, den wahren Orient, das echte Arabien noch. Dort, wohin noch keine Eisenbahnlinien, Reisegesellschaften und Armeen vorgedrungen sind. Dem Ethnologen Claude Lévi-Strauss stellt sich dagegen die Zerstörung durch die Zivilisation weitergehend dar als eine umfassende Zerstörung. Nie wieder werden uns die Reisen, Zaubertruhen voll traumhafter Versprechen, ihre Schätze unberührt enthüllen. Eine wuchernde, überreizte Zivilisation stört für immer die Stille der Meere. Was uns die Reisen in erster Linie zeigen, ist der Schmutz, mit dem wir das Antlitz der Menschheit besudelt haben. Und so verstehe ich die Leidenschaft für Reiseberichte, ihre Verrücktheit und ihren Betrug. Sie geben uns die Illusion von etwas, das nicht mehr existiert und doch existieren müsste, damit wir der erdrückenden Gewissheit entrinnen, dass 20.000 Jahre Geschichte verspielt sind.